Erster mein Sohn, hast du einem Freund Geld versprochen? Hast du einem Fremden dein Wort gegeben? Zweiter, deine eigenen Worte haben dich gefangen. Du bist jetzt durch deine Sprache gebunden. Dritter mein Sohn, rette dich jetzt selbst. Du bist in der Hand von deinem Nächsten. Geh zu ihm und bitte ihn sehr stark. Vierten, schlafe jetzt nicht. Deine Augen sollen nicht ausruhen. Fünfter, rette dich wie ein Tier vor dem Jäger. Sei wie ein Vogel, der wegfliegt. Sechster, geh zur Ameise, du fauler Mensch. Schau dir ihr Leben an und lerne daraus. Siebter, die Ameise hat keinen Chef. Niemand sagt ihr, was sie tun soll. Achter, aber sie sammelt im Sommer ihr Essen. In der Erntezeit bereitet sie alles vor. Neunter, wie lange willst du noch liegen, du Fauler? Wann stehst du endlich von deinem Schlaf auf? Zehnter, du willst noch ein wenig schlafen. Du willst noch ein wenig die Hände ausruhen. Elfter, dann kommt die Armut wie ein Dieb zu dir. Der Mangel kommt wie ein starker Mann. Zwölfter, ein schlechter Mensch sagt immer Lügen. Er ist nutzlos und böse. Dreizehnter, er blinzelt mit den Augen. Er macht Zeichen mit den Füßen und Fingern. Vierzehntes, sein Herz denkt nur an böse Dinge. Er macht immer Streit zwischen den Menschen. Fünfzehnter, darum kommt das Unglück ganz plötzlich. Er wird schnell kaputt gehen und niemand hilft. Sechzehnter, es gibt sechs Dinge, die Gott hasst. Sieben Dinge findet er sehr schlimm. Siebzehnter, stolze Augen und eine Zunge, die lügt. Hände, die unschuldige Menschen töten. Achtzehnter, ein Herz, das böse Pläne macht. Füße, die schnell zum Bösen laufen. Neunzehnter, ein Zeuge, der vor Gericht lügt. Und ein Mensch, der Streit unter Brüdern macht. Zwanzigster, mein Sohn, höre auf die Gebote von deinem Vater. Verlasse die Lehre von deiner Mutter nicht. 21. Behalte diese Worte immer in deinem Herzen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. 22. Wenn du gehst, führen sie dich. Wenn du schläfst, passen sie auf dich auf. Wenn du aufwachst, sprechen sie zu dir. 23. Denn das Gebot ist wie eine Lampe. Die Lehre ist ein Licht. Die Warnung zeigt dir den Weg zum Leben. 24. Sie schützen dich vor der bösen Frau. Sie schützen dich vor den glatten Worten einer Fremden. 25. Wünsche dir ihre Schönheit nicht in deinem Herzen. Lass dich nicht von ihren Augen fangen. 26. Eine Prostituierte kostet nur ein Stück Brot. Aber die Frau eines anderen Mannes kostet das Leben. 27. Kann ein Mann Feuer an seinen Körper halten? Seine Kleider werden sicher brennen. 28. Kann ein Mann auf heißen Kohlen gehen? Seine Füße werden sicher brennen. 29. So ist es auch bei der Frau eines anderen. Wer sie berührt, bekommt eine Strafe. 30. Mann verachtet einen Dieb nicht, wenn er Hunger hat. Er stiehlt nur, um satt zu werden. 31. Aber wenn man ihn fängt, zahlt er 7-mal mehr. Er gibt alles aus seinem Haus her. 32. Wer aber mit einer verheirateten Frau schläft, ist dumm. Er macht sein eigenes Leben kaputt. 33. Er bekommt Schmerzen und Schande. Seine Schande geht niemals weg. 34. Denn ein Ehemann ist sehr eifersüchtig und wütend. Er zeigt keine Gnade am Tag der Rache. 35. Er nimmt kein Geld als Entschuldigung an. Auch viele Geschenke machen ihn nicht ruhig.